Man kann verschiedene Arten, wie jemand zuhört, unterscheiden. Jede dieser Arten hat ihren Platz, jede hat ihre Vorteile und Grenzen. Die erste Art des Zuhörens ist so nach dem Motto: Ja, ja, ich verstehe, also lass mich jetzt reden. Äußert sich typischerweise durch: Ja, ja, ist schon gut, verstehe schon, und meist mit einem ungeduldigen Unterton. Dann gibt es das aufnehmende Zuhören, bei dem man sich sicht- und hörbar dem Gegenüber zuwendet. Man zeigt Einverständnis oder Verständnis durch Nicken, durch ein Mhm, durch ein Okay, richtig, durch klingt vernünftig, überlegt, durchdacht. Kann man so oder auch anders sehen. Nehme ich jetzt mal so auf. Und das eben mit sichtbarer Zuwendung, das heißt auch Körpersprache spielt hier eine Rolle. Dann gibt es umschreibendes, paraphrasierendes Zuhören. Dabei fasse ich in eigene Worte, was ich verstanden habe. Also, ich habe verstanden. Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie. Und die Königsdisziplin, aktives, empathisches Zuhören, auf der Gefühlsebene dabei sein. Eingeleitet mit Sätzen wie: Sie haben das Gefühl, ich glaube zu verstehen, Sie wirken betrübt, traurig, fröhlich. Dieses aktive Zuhören gilt als Königsdisziplin. Es hat jedoch auch klare Grenzen. Und diese können gerade in Verhandlungen auftauchen. Sie wollen sich nicht auf die andere Seite einlassen. Sie wollen oder können der anderen Seite nicht helfen. Sie sind durch das Verhalten des anderen in ihren Gefühlen verletzt. Sie haben ein starkes Interesse an einer bestimmten Lösung. Ihre eigenen Probleme sind zu gravierend. Sie benötigen nur Sachinformationen. Oder sie sind emotional mit sich selbst beschäftigt. Wenn Sie also nicht aktiv zuhören können oder wollen, dann sollten Sie Ihrem Gesprächspartner zumindest so weit zugewandt bleiben, dass Sie aufmerksam, aufnehmend zuhören. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Gesprächspartnerin hört Ihnen gerade nicht aktiv zu, dann laden Sie sie dazu ein. Wenn etwas unklar bleibt, fragen Sie direkt nach: Gefällt Ihnen mein Vorschlag? Sagen Sie mir bitte, wenn ich mich irre. Es scheint, dass ich das noch genauer beleuchten muss. Die Macht der Stille. Zum Fragen und Zuhören gehört auch, dass man Zeit gibt für die Antwort. Lassen Sie Ihre Frage wirken. Bleiben Sie stumm, wenn nicht sofort eine Antwort kommt. Halten Sie die Stille aus, auch wenn Sie selbst das für unhöflich halten und sich damit unwohl fühlen. Probieren Sie einfach mal aus, wie lang 3 Sekunden Stille im Laufe eines Gesprächs sein können. Und wenn Ihr Verhandlungspartner partout nicht reden will, fragen Sie nach, ob die Frage verstanden wurde. Gegebenenfalls variieren Sie Ihre Frage oder paraphrasieren das zuvor Gesagte. Kommen wir zu einer Situation, die Sie so vielleicht schon mehrfach erlebt haben. Und möglicherweise gerade dann, wenn man sich so richtig schön angenähert hat in den Argumenten und Interessen. Ich muss leider weg, der nächste Termin wartet. Wie geht es Ihnen damit? Kann der Idiot seine Termine nicht besser planen? Die Verärgerung ist verständlich und sie wird auf beiden Seiten des Verhandlungstisches auftreten. Also wie damit umgehen? Fragen Sie sich, ob Sie ohne diese Person weiterverhandeln können. Am besten machen Sie eine kurze Pause, um informell zu klären, ob die Gegenseite bereit ist, weiterzuverhandeln und sich intern neu abzustimmen. Okay, wir verhandeln jetzt natürlich weiter und es stellt sich die Frage, wie Sie Ihre Argumente rüberbringen. Für Ihren Verhandlungserfolg ist es wichtig, dass Sie mit Ihren Argumenten zu Ihrem Gesprächspartner durchdringen. Dazu haben Sie genau 5 Wege, nämlich die 5 Sinneskanäle. Jemanden von etwas zu überzeugen, bedeutet, der andere muss etwas lernen, das er vorher nicht oder anders gelernt hatte. Sie kennen diese Formel: Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden. Was bleibt also hängen von meinen Argumenten? Wenn ich etwas nur höre, 10%. Wenn ich etwas höre und sehe, 35%. Wenn ich etwas höre, sehe und anfassen kann, 70%. Wenn ich etwas höre, sehe, anfasse und selber spreche, sind es 90%, die hängen bleiben. Für Ihre Visualisierung eignen sich am besten große, aussagekräftige Bilder, besser als lange Tabellen und Verlaufsgrafiken. Für den kinästhetischen Lernkanal, also der anfassen muss, bringen Sie Produktproben, Modelle, Geschmacks- und Geruchsmuster mit in die Verhandlung. Wenn das nicht möglich ist, dann nehmen Sie großformatige Bilder, die Sie Ihrem Gesprächspartner in die Hand geben. Damit sprechen Sie die Haptik an und verknüpfen die beiden Sinne. Den auditiven Lernkanal, also das Hören, bedienen Sie durch die Überzeugungskraft Ihrer Stimme, durch Toneinspielungen oder dadurch, dass Sie selbst ein Geräusch nachahmen oder eindringlich beschreiben. Können Sie sich an dieses fiese erinnern, das entsteht, wenn eine Mahlkreide über eine Tafel kratzt? Um auf die 90% zu kommen, stellen Sie zwischendurch Verständnisfragen. Fordern Sie Ihre Verhandlungspartner auf, die Kernaussagen zu wiederholen. Okay, an dieser Stelle auch noch ein Wort zu wirksamen Präsentationen. Wenn Sie Programme wie PowerPoint nutzen, dann denken Sie vom Publikum aus. Beschränken Sie Ihre Präsentation auf wenige, starke Aussagen, die Sie mit passenden Bildern unterstützen. Sprechen Sie durch geeignete Medien alle Lernkanäle an. PowerPoint ist nur für die stark visuellen Lerner das optimale Medium. Und das sind nur rund 40% aller Menschen. Schreiben Sie nicht Ihren gesamten Vortragstext auf Folien und lesen diesen dann von der Wand ab. Im Englischen gibt es dafür einen deftigen Ausdruck, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Bullet Points are Bullshit Points. Denken Sie stattdessen an den Blickkontakt mit Ihrem Verhandlungspartner und halten Sie diesen. Und verteilen Sie Ihre ausgedruckte Präsentation nicht bereits vorher an Ihre Gesprächspartner. Damit nehmen Sie sich einen großen Teil der Wirkung. Denn was passiert? Insbesondere die kinästhetischen Lerner blättern in den Unterlagen und sind damit nicht mehr bei Ihnen. Auch wenn das mehr Aufwand bedeutet, ich empfehle Ihnen, ein gesondertes Handout zu gestalten. Nutzen Sie darin die Bilder aus Ihrer Präsentation als positive Anker und beschreiben Sie Ihr Angebot so, wie Sie es in Ihrem Vortrag getan haben. Und fügen Sie hier die notwendigen Tabellen und Zahlenkolonnen ein, mit denen Sie Ihr Angebot untermauern. Und Sie können Geschichten und Anekdoten erzählen. Oder vielleicht einen guten Witz. Damit schaffen Sie schnell eine Brücke zu Ihrem Verhandlungspartner. Mit einer passenden Anekdote lassen sich auch die eigenen Argumente gut unterstützen und Angebote erläutern. Alles aus eigenem Erleben wirkt viel stärker als jede Herleitung. Auch wenn das politisch unkorrekt ist, möchte ich Ihnen jetzt eine Geschichte von einem Pelztierjäger erzählen. Er war noch jung und nicht sehr erfahren, als er sich mit seinem Hundeschlitten auf den Weg durch die Wildnis machte. Dummerweise hatte er schon alle Patronen aus seinem Gewehr verschossen. Plötzlich bemerkte er einen Wolf, der seitlich hinter dem Schlitten herrannte. Was tun? Er beschleunigte den Schlitten, indem er seine Hunde antrieb. Doch der Wolf hielt locker mit und war jetzt direkt hinter dem Schlitten. Da fiel dem jungen Mann ein, dass er doch diese Corned-Beef-Dosen dabei hatte. Sie wissen schon, diese mit dem kleinen Schlüssel, mit dem man den Deckel abtrennt. Schnell hatte er eine Dose aufgemacht und warf sie dem Wolf zum Fressen vor. Und tatsächlich, der Wolf machte sich an der Dose zu schaffen. Der Pelztierjäger atmete auf. Doch plötzlich, mehr Wölfe tauchten hinter dem Schlitten auf. Eilig öffnete er ein paar Dosen und warf sie nach hinten. Wieder kehrte Ruhe ein. Doch nicht lange. Und noch mehr Wölfe waren hinter ihm her. Noch mehr Dosen und noch einige, die letzten. Bevor der Jäger selbst. Okay, ein trauriges Ende und soweit die Geschichte. Aber was können wir für Verhandlungen daraus lernen? Sehen wir die Corned-Beef-Dose als Argument an und den Wolf als starken, fordernden Verhandlungspartner. Nutzen Sie Ihre Argumente sinnvoll, dosieren Sie und verschleudern Sie keines. Da Wölfe nicht so gut darin sind, diese kleinen Schlüssel an der Dose aufzuziehen, hätte der Jäger gut daran getan, die Dose nur so gerade eben aufzumachen, damit der Wolf einen Reiz hat, sich damit zu beschäftigen. Und er hätte sie nicht einfach wegwerfen, sondern gezielt und mit Kraft auf die Nase des Wolfs werfen sollen. Okay, das heißt, nicht jedes Argument ist gleich stark. Fangen Sie mit einem der schwächeren Argumente an und steigern Sie die Wertigkeit immer weiter. Das ist wie bei der berühmten Kette, die am schwächsten Glied reißt. Auch Ihre Argumentationskette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Schwache Argumente gehören deshalb an den Anfang und nicht zwischen zwei starke Argumente. Lassen Sie besser ein schwaches Argument weg, als Ihre Kette unnötig zu schwächen. Stellen Sie sich einfach Ihre Argumentationskette vor. Fangen Sie mit dem kleinsten Kettenglied an und fügen Sie dann immer größere oder zumindest ein gleich großes Kettenglied hinzu. Steigern Sie die Wertigkeit Ihrer Argumente kontinuierlich. Und bleiben Sie ruhig hartnäckig bei einem Argument, auch wenn Ihr Verhandlungspartner Sie mit Fragen bombardiert und versucht, Sie aus der Reserve zu locken. Nutzen Sie Ihre Argumentation die Chancen, die in Ihrer Stimme und Körpersprache liegen. Wenn Sie mit monotoner Stimme und ohne jede körperliche Regung Ihre Argumente vortragen, wird dies möglicherweise überhört. Wenn Sie jedoch Ihr Argument nachdrücklich mit fester Stimme und einer Vorwärtsbewegung Ihres Körpers vortragen, wird es seine Wirkung nicht verfehlen. Dies gilt übrigens auch für Forderungen, die Sie Ihrem Verhandlungspartner stellen. Sie erinnern sich an die junge Frau aus der Einkaufsabteilung? Sie stellte dem Verkäufer sehr schnell eine Forderung. Machen Sie mir einen günstigeren Preis. Auf Nachfragen ging sie nicht ein, sondern wiederholte nur diese Forderung. Dabei blieb sie freundlich und zugewandt, aber kompromisslos in der Sache. Denken Sie daran, ein einmal aufgegebenes Argument ist verloren. Deshalb ist es besser, ein Argument fünfmal zu wiederholen, als fünf Argumente einmal zu verwenden. Fassen wir zusammen. In diesem Abschnitt ging es um den Einstieg in die Verhandlung, den Aufbau Ihrer Argumentation. Nehmen Sie sich Zeit, um die Beziehung aufzubauen. Stellen Sie die richtigen Fragen und hören Sie aufmerksam zu. Präsentieren Sie Ihre Argumente so, dass Sie bei Ihrem Zuhörer alle Lernkanäle bedienen.